Drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Jetzt ist Jonas, Peter Schauer von Bangles. Jetzt ist Jonas, Peter Schauer von Bangles. Die drei Fragezeichen. Ja, gib mir mal das Fernglas, Bob, ich will auch was sehen. Ja, keine Panik, Peter. Der Komet läuft ja nicht weg. Chandra 7 wird uns noch ein paar Wochen begleiten, bevor er wieder in den Tiefen des Alls verschwindet. Ja, und erst 3000 Jahre später wiederkommt. Deshalb will ich ihn jetzt aus der Nähe sehen. Ich glaube nämlich nicht, dass ich so lange leben werde. Bitte sehr. Schade, dass unser Erster nicht hier ist. Ja. Ihr könntet dir jetzt eine Menge Wissenswertes über Chandra 7 erzählen. Viel mehr als ich. Aber Justus zog es ja vor, zu Hause zu bleiben. Wenn wir mit dem Auto gefahren wären... Wäre er mitgekommen, ich weiß, ja. Ich weiß. So. Perfekt. Es ist so dunkel hier, dass ich den Kometen ohne Probleme mit langer Belichtungszeit fotografieren kann. Ist gar nicht schlecht. So durchs Fernglas zu gucken ist schon toll. Blende? Da fliegt so ein Felsbrocken durchs All und alle Welt starrt begeistert nach oben. Mhm. Kannst du dich noch an Hale Bob erinnern? Das war ein anderer Komet, der uns vor gar nicht langer Zeit besuchte. Damals begingen hier ganz in der Nähe knapp 40 Mitglieder einer obskuren Sekte Selbstmord. Weißt du noch? Ja, stimmt. Das war in San Diego. Genau. Die Sekte glaubte, dass sich im Schweif des Kometen ein UFO versteckte, das ihre Seelen an Bord nehmen wollte. Ziemlich gruselig. Wie kommen Menschen nur auf so einen Schwachsinn? Keine Ahnung. So, geh mal aus dem Weg, sonst kommst du noch mit aufs Foto. Wieso? Ich kann doch mit aufs Foto. Nein, weg da! Ach, warte mal, ich stelle noch mal eine andere Belichtungszeit ein. Ich habe ja keine Ahnung, ob das was gebracht hat jetzt. Ach so. Bob? Ja, was denn? Bob, sieh mal. Warte, ich muss jetzt noch mal ein neues Objektiv raussuchen. Bob, sieh doch! Was ist denn? Meine Güte. Was ist das denn? Siehst du? Siehst du es? Ja, ich sehe es. Was um alles in der Welt ist denn das? Woher ist denn das gekommen? Ich weiß nicht, es war plötzlich da. Es ist ein blaues Leuchten. Vielleicht ist das ein Wetterballon oder sowas? Ein scheibenförmiger Wetterballon, wo gibt's denn sowas? Kann das sein? Auch wenn ich nicht an UFOs glaube, ich. Bob? Ja? Es senkt sich in die Tiefe. Ja. Jetzt bleibt es über dem Wald stehen. Also, was auch immer das ist kein Wetterballon. Foto machen. Jetzt bewegt er sich wieder. Es kommt auf uns zu. Nein, es bleibt stehen. Da, es sinkt. Also ist in den Wald geflogen. Keine Ahnung. Aber ich will es wissen. Sofort. Ich meine, du willst doch nicht etwa... Peter, das Ding ist in dem Wald da gelandet. Wir müssen sofort hin. Gelandet? Ich höre wohl nicht. Ja, es ist gelandet. Es fliegt nur etwas tiefer, deshalb können wir es jetzt nicht mehr sehen. Hast du denn seine Flugbahn nicht beobachtet, Peter? Es sackte ab, ja? Und dann flog es hin und her, als suchte es einen Landeplatz. Ja. Und schließlich sank es noch tiefer. Wir müssen sofort in den Wald und dann wissen wir, was los war. Los, aufs Rad. Nun komm. Du wieder. Vielleicht war das doch keine so gute Idee. Was? Ja, wenn das nun doch ein UFO war. Was meinst du damit? Das fragst du noch? Was machen wir, wenn wir Außerirdischen begegnen? Alles, was wir gesehen haben, war eine merkwürdige leuchtende Scheibe am Himmel. Keine ETs. Bestimmt gibt es dafür eine ganz harmlose Erklärung. Da muss es sein. Los, komm mit. Bist du verrückt? Du willst doch nicht wirklich hingehen. Gib mir mal das Fernglas. Na? Na und? Kannst du was sehen? Nein. Na doch. Ja? Ein blaues Licht. Schwer zu schätzen, wie weit es entfernt ist. Da ist ja noch was. Ein Schatten. Ach, gib mal her. Hey, ich habe gerade durchgeguckt. Eine Gestalt. Was ist denn? Was ist eine Gestalt? Eine Gestalt? Sie bewegt sich im Licht. Ich kann nicht viel erkennen, aber da ist irgendjemand. Oder irgendetwas. Das Licht ist weg. Was? Das Licht ist weg? Ja. Glaubst du, dass das Ding noch da ist? Ich weiß es nicht. Und ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob ich es noch wissen will. Ich hätte zu gerne gewusst, was wir da gesehen haben. Drei Fragezeichen hatten in ihrer Zentrale, dem Wohnwagen auf dem Schrottplatz, ein kleines Labor eingerichtet, das sie ebenfalls als Dunkelkammer nutzen konnten. Dicht gedrängt standen Peter und Bob am nächsten Vormittag im Licht der roten Lampe neben Justus, der misstrauisch die gerade entwickelten Fotos begutachtete. Ist das grässlich. Die Bilder vom Kometen sind ja ganz gut geworden. Aber was soll das hier sein? Ja, das ist das Flugobjekt. Aber ich Idiot habe vergessen, die Belichtungszeit zu ändern. Und da ist das Ding, das Hin- und Herflug, nur als verwischter Streifen zu erkennen. Und damit sind die Bilder leider völlig nutzlos. Ja. Ich ahne bereits, dass wir dich ohne Beweismaterial nur schwer überzeugen können, oder? Ich muss zugeben, eure Geschichte scheint recht abwegig. Du warst eben nicht dabei. Genau. Sonst würdest du anders darüber denken. Ich würde vermutlich eine logische Erklärung für diesen Vorfall haben. Och. Du wärst genauso ratlos gewesen wie wir, wenn du das UFO gesehen hättest. Genau. Sag mal, du sagst ja gar nichts, Just. Ich hätte schwören können, du würdest Peter für das UFO zur Schnecke machen. Ich hatte deine Antwort schon im Kopf. Deine Vermutung, es handelt sich um ein UFO, entbehrt jeder rationalen Grundlage. Hast du bestimmt gesagt. Natürlich. Nicht in dem Ton, Bob, bitte. Wenn ihr auch nur eine Sekunde nachdenken würdet, wäre euch klar, dass es tatsächlich ein UFO war. Wie bitte? Die Abkürzung UFO bedeutet schließlich nichts anderes als unbekanntes Flugobjekt. Ja, und so müssen wir die von euch gesichtete Erscheinung vorerst nennen, denn bis jetzt ist sie in der Tat unbekannt. Das wird sich natürlich sofort ändern, sobald du dich mit dem Fall beschäftigst. Genau. Ganz genau. Daher schlage ich vor, dass wir uns gleich einmal vor Ort umsehen. Vielleicht finden wir eine Spur. Vermutlich wird sich die Geschichte sehr einfach erklären lassen. Am meisten freut mich ja just, dass du nun doch noch in den Genuss kommst, diese wunderschöne Strecke mit dem Fahrrad zu erkunden. Macht euch nur lustig über mich. Merkwürdig. Der Wald scheint geschrumpft zu sein. Gestern Nacht kam mir der Weg bis zur Gabelung viel länger vor. Na, jetzt müssen wir auf jeden Fall nach rechts. Und dann müsste die Stelle schon kommen. Blaue Leuchten ungefähr gekommen sein. Es ist allerdings schwer zu sagen, ob die Quelle direkt hier vorn oder mitten in diesem Orangenwäldchen lag. Ja, oder dort drüben beim Haus. Sehen wir uns ein wenig um. Vielleicht entdecken wir ja was. Gut. Das Grundstück vom Haus ist nicht eingezäunt. Da stehen zwei Autos. Da Ein schwarzer Mercedes und ein Lieferwagen. Justus, Peter, da auf der Wiese, dieser Kreis. Ja, was um Himmels Willen ist das denn? Das sieht ja aus, als ob... Als ob was? Als ob da ein UFO gelandet ist. Ja, gib es ruhig zu, das war das Erste, was dir doch auch durch den Kopf gegangen ist, Justus, oder? Es könnte aber auch etwas ganz anderes sein. Vielleicht hat der Bewohner dieses Hauses vor kurzem eine Party gefeiert und zu diesem Zweck ein kleines Zelt auf der Wiese aufgebaut, das einige Tage dort stand. Ja. Dann sähe der Rasen ähnlich aus. Ja, ja, ja. Ein Zelt. Absolut kreisrund. Und drumherum ist der Rasen völlig unversehrt. Wie wär's, wenn wir uns die Sache mal aus der Nähe ansehen? Los, kommt. Seht euch das an. Die Begrenzung ist wie mit einem Zirkel gezogen. Hier stehen die Grashalme noch grün und aufrecht und hier sind sie abgeknickt und verfärbt. Ich finde, sie sehen eher verbrannt aus. Jedenfalls ist das ganze Ding viel zu sauber und exakt, um von einem Zelt zu stammen. Die Gartenparty-Möglichkeit scheidet also aus. Nun, Justus, ist... Du sagst ja gar nichts. Justus, anhand der Beschaffenheit des Grases muss hier etwas Großes und Schweres gestanden haben. Vielleicht eine landwirtschaftliche Maschine. Von diesen Ausmaßen? Eine Orangenpresse. Hey, da kommt jemand aus dem Haus. Der hält ein Gewehr in der Hand. Ja. Was habt ihr hier zu suchen? Wir haben einen Spaziergang gemacht und... Ja, verschwindet von meinem Grundstück! Verzeihung, Sir. Wir wollten Sie bestimmt nicht belästigen. Ja, wir wären auch sofort weitergegangen. Doch dann entdeckten wir dieses merkwürdige Gebilde hier. Was ist denn das? Das geht euch gar nichts an. Und dann verschwindet! Wir waren gestern Abend schon einmal hier in der Nähe und haben den Kometen beobachtet. Dabei fiel uns ein merkwürdiges Licht auf, das von Ihrer Plantage kam. Wissen Sie, was das war? Da war nichts. Haut ab, sonst werde ich auf euch schießen. Komm, Freunde. Ja. Selten einen so unfreundlichen Menschen erlebt, sich so anzustellen, als ob wir ihm seine unreifen Apfelsinen klauen wollten. Ach, dem ging's doch gar nicht um sein wertvolles Obst. Der hatte was zu verbergen. Schon allein dieses Gewehr in der Hand. Er wollte um jeden Preis vermeiden, dass wir Garten und Haus zu nahe kommen, ganz klar. Was ist mit dir, Just? Du sagst ja gar nichts. Eben am Haus hat uns von einem Fenster im Erdgeschoss aus ein Mann beobachtet. Was? Sein Gesicht kam mir irgendwie bekannt vor. Ich weiß leider nicht, woher. Wie sah er denn aus? Irgendwie nichtssagend. Er hatte ein Allerweltsgesicht, wie ein Nachrichtensprecher. Trotzdem ist mir so, als hätte ich ihn schon mal gesehen. Ja, was machen wir denn jetzt? Wollen wir den Fall auf sich beruhen lassen? Fall? Ja. Sie haben eine plattgedrückte Stelle im Gras, auf der vermutlich eine Orangenpresse stand und einen eigentümlichen Plantagenbesitzer. Ich sehe da keinen Fall. Trotzdem gebe ich zu, dass ich an dieser Geschichte auch nicht ganz uninteressiert bin. Ich sehe die Sache nur etwas skeptischer. Weil du gestern Nacht nicht mit dabei warst. Ja, du bist nämlich nur neidisch. Möglich. Aber genau deshalb bin ich der Einzige, der objektiv bleiben kann. Und im Moment muss ich leider gestehen, dass ich nicht weiß, wonach wir suchen sollen und unter welchem Vorwand wir uns noch einmal auf der Plantage umsehen könnten. Das liegt aber nicht zuletzt daran, dass mein Magen viel zu leer ist, um mein Gehirn ausreichend mit Energie versorgen zu können. Ach, so ist das. Also, auf die Räder und ab nach Hause zum Mittagessen. Am Nachmittag wurde die Tür der Zentrale aufgerissen und Peter stürmte herein. Bitte sag mir, dass sie hier ist. Tante Mathilda? Die ist im Büro, glaube ich. Quatsch, nicht deine Tante, meine Brieftasche. Sie ist verschwunden. Bargeld, Schülerausweis und die Leihkarte für die Bibliothek, alles ist weg. Ich habe schon mein ganzes Zimmer auf den Kopf gestellt und sämtliche Klamotten durchsucht. Bitte sag mir, dass du sie hier irgendwo gefunden hast. Bitte, bitte. Tut mir leid, mir ist deine Brieftasche nicht über den Weg gelaufen. Hey, jetzt weiß ich, wo sie ist. Ich habe sie heute Morgen in der Dunkelkammer liegen lassen. Halt, da würde ich jetzt lieber nicht reingehen. Peter, du Vollidiot! Ach, wie oft soll ich dir noch sagen, dass man grundsätzlich anklopft, ja? Bevor man eine Dunkelkammer betritt. Ja, sorry. Ich konnte ja nicht ahnen, dass du hier die Fotos entwickelst. Ja, ganz, ganz toll. Hier, den Abzug kann ich vergessen. Und das Fotopapier auch. Ich hab mich entschuldigt. Was soll ich denn noch sagen? Gar nichts, bitte. Warum treibst du dich eigentlich schon wieder im Labor rum? Du hast doch heute Morgen erst Bilder entwickelt. Ja, ich wollte unsere Aufnahmen vergrößern. Aber dank deiner tatkräftigen Unterstützung kann ich jetzt von vorne anfangen. Du reg dich nicht auf. Ich werde gleich morgen neues Fotopapier kaufen. Morgen ist Sonntag. Ja, dann eben übermorgen. Nein. Hast du meine Brieftasche gesehen? Nein. Na, fabelhaft. Das bedeutet wohl, dass ich sie heute Mittag unterwegs verloren haben muss. Wahrscheinlich, als ich mich nach dem Kreis gebückt habe. Mist. Damit haben wir einen guten Grund, noch einmal zur Orangenplantage zurückzukehren. Ach, auf einmal scheint dein Interesse doch ziemlich groß zu sein. Ich gebe zu, dass mich die UFO-Story doch ein bisschen interessiert. Ah, verstehe. Du wolltest es bloß nicht zugeben, weil es dich geärgert hat, dass du selbst nicht dabei warst, richtig? Wenn du es unbedingt so drastisch darstellen willst, dann... Na dann, worauf warten wir noch? Es dämmerte schon, als die drei Detektive den Waldrand erreichten und auf das von Orangenbäumen übersäte Tal blickten. Das Haus war nur als dunkler Schatten zu erkennen. Hinter keinem der Fenster brannte Licht. Seht euch das Haus an. Tja, scheint niemand da zu sein. Die beiden Wagen, die heute Mittag dort standen, sind auch weg. Kann da nichts wie hin. Ich will meine Brieftasche finden, ohne mit einem Gewehr bedroht zu werden. Ja, ja, ja. Und dann wieder verschwinden, klar? Sucht ihr schon mal. Ich werde mir den Kreis nochmal ansehen. Das ist schon ein merkwürdiges Ding. Ich mache mal ein paar Fotos. Hier liegt der Typ nicht in der Nähe und sieht das Blitzlicht. Und dann kommt er garantiert wieder mit seiner Knarre. Die Autos sind weg. Ach, verflixt. Die Brieftasche kann ich wohl vergessen. So laut. Ja, aber ich war mir so sicher, dass ich sie hier verloren habe. Vielleicht hat Mr. Waffenschein sie gefunden und mit ins Haus genommen. Ja, dann kann ich sie erst recht abschreiben. So unfreundlich wie der war, kommt er doch bestimmt nicht auf den Gedanken, sich bei mir zu melden. Zu dumm, dass er jetzt nicht da ist, sonst könnte ich ihn fragen. Ob wir uns hier noch ein wenig umsehen sollten? Wir könnten vielleicht einen kurzen Blick in die Scheune werfen. Ach, ist ja sehr erstaunlich. Erst vor wenigen Stunden warst du so skeptisch, dass du am liebsten gar nicht erst rausgefahren wärst und nun kannst du dich gar nicht mehr losreißen. Das ist ganz einfach zu erklären. Ach, ja. Heute Morgen hatte ich nur eure vagen Aussagen. Dann aber sah ich diesen seltsamen Kreis im Gras. Der deiner Meinung nach von einer Orangenpresse stammt. So ein Quatsch. Der in erster Linie ein Rätsel ist. Und auch wenn es vielleicht ganz harmlos ist, will ich es lösen. Der entscheidende Punkt ist... Ich habe es direkt vor Augen. Du lieber Himmel. Das ist es. Ja, das ist es, Justus. Genau dasselbe Leuchten wie gestern Abend. Schnell, Bob. Mach Fotos. Ja. Nun mach schon, bevor es wieder weg ist. Ja, doch. Verdammte Scheiße, der Film ist voll. Das darf doch nicht wahr sein. Das lässt sich nicht mehr aufziehen. Jetzt hier. Bewegt es sich. Es fliegt nach links. Jetzt bleibt es stehen. Unglaublich. Das hat es gestern auch gemacht. Warte mal. Jetzt verschwindet es hinter der Orangenplantage. Kommt schon. Ich muss dieses Ding aus der Nähe sehen. Wir müssen den Hang hinauf. Zum Fußpfad. Von dort aus können wir besser sehen. Schneller! Schneller, Justus, es ist weg! Da ist es! Die Lichter! Es kommt auf uns zu! Also, wenn das wirklich ein UFO ist, dann sollten wir besser verschwinden. Das ist nicht das UFO. Dieses Licht hat einen sehr irdischen Ursprung. Da kommen zwei Autos. Ob die das Ding auch gesehen haben? Was sollen wir tun? Und was ist, wenn die was mit dem UFO zu tun haben? Mal die Nerven, Zweiter. Wir gehen erst mal zur Seite und sehen, was passiert. Vielleicht fahren sie ja einfach an uns vorbei. Oh. Guten Abend, Sir. Wir... Verschwindet! Justin hat eine Waffe! Zur Seite! Ins Gebüsch! Los doch! Folgt! Ich weiß nicht. Sie müssen zu den Fahrrädern. Und dann nicht sie weg hier. Er freut uns. Was hat alles zu bedeuten? Wer war denn das? Und warum hat er auf uns geschossen? Ich habe das nicht erkennen können. Nur eine Gestalt mit Hut und einem schwarzen Mantel. Der Plantagenbesitzer war es jedenfalls nicht. Er hatte eine andere Stimme. Aber ich glaube, das war sein Lieferwagen. Ist das egal. Gehen wir sofort nach Hause. Mir reicht's für heute. In ihrer Zentrale verzog sich Bob Andrews sogleich in die Dunkelkammer, um die Fotos zu entwickeln. Das Ergebnis war alles andere als zufriedenstellend. Ach, seht euch das an, Freunde. Das UFO ist nur zu einem Drittel auf dem Foto, weil der Film zu Ende war. Ach, Mensch, sind denn zumindest die Aufnahmen vom Kreis was geworden? Ich weiß nicht. Ich werde mal Abzüge machen. Dass der Film zu Ende war, scheint ein Zeichen zu sein. Wir sollen uns aus der Sache raushalten. Man hat auf uns geschossen. Und da sollen wir uns raushalten, Zweiter? Wir müssen herausfinden, in welches Wespennest wir da getreten sind. Also ohne mich! Ich setz keinen Fuß mehr in dieses verdammte Orangental. Wenn du unbedingt dein Leben riskieren willst, viel Spaß. Aber lass mich aus dem Spiel, ja? Wer redet denn von Leben riskieren? Ich hatte an etwas völlig anderes gedacht. Wir sollten herausfinden, ob noch jemand das unbekannte Flugobjekt gesehen hat. Vielleicht kommen wir so weiter. Und wie willst du das anstellen? Willst du etwa die Telefonlawine einsetzen? Die Leute halten uns doch für total bescheuert, wenn wir sie nach UFOs fragen. Ich habe an eine andere Methode gedacht. Es gibt noch mehr Wege, mit vielen Menschen in Kontakt zu treten. Stichwort Internet. Ah, Internet. Aha. Und was soll ich mit diesem Stichwort anfangen? Das Internet ist ein weltweites Computernetz, mit dessen Hilfe man so ziemlich alles, was man will, erfahren kann. Von Börsennachrichten bis hin zu Fanclubs, von Jugendbuchserien ist alles dabei. Mhm. Und da ich mir vor einigen Wochen ein Modem angeschafft habe, bin ich schon ein paar Mal durchs Internet gesurft. Mhm. Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass es sogar eine Rocky Beach Homepage gibt? Nein, interessiert mich auch nicht. Na, mich auch nicht. Was willst du im Internet erreichen? Ich könnte mir vorstellen, dass es auch irgendwo eine Webseite über UFO-Sichtungen gibt. Wenn jemand etwas von den Vorfällen der letzten beiden Tage mitbekommen hat, sollten wir es herausfinden können. Gut, dann setzen wir uns am besten gleich an den Computer. Na gut. So. Suchprogramm, Stichwort... UFO, würde ich sagen. Ja. Okay. Ja. So, Enter. Oh, meine Güte, seht euch das an. Es gibt ja über 500 Einträge. Donnerwetter. Also, wir sollten den Suchbereich eingrenzen. Ich gebe noch zusätzlich Rocky Beach und Los Angeles ein. Das dürfte die Auswahl erheblich einschränken. Ich glaube, das ist ganz gut. Mhm. So. Wer hätte das gedacht? Wahnsinn. Auch hier gibt es einige hundert Einträge. Ja, unser Erlebnis scheint nicht halb so außergewöhnlich gewesen zu sein, wie wir glaubten. Ja, wenn man diesen Berichten glauben soll, dann müsste der Himmel mit fliegenden Untertassen voll sein. Es gibt auf dieser Internetseite auch noch eine Kommentarecke. Klick sie doch mal an. Mach ich. So. Über was sich die Leute so unterhalten? Hier. Seht mal. Da behauptet jemand, der Komet Chandra 7 sei ein getarntes Raumschiff, von dem aus irgendwelche Außerirdischen die Erde beobachten. Scheint ja eine Menge Spinner zu geben, die das tatsächlich glauben. Das erinnert mich an einen alten Fall von uns. Ja? Ja, an, wie hieß sie nochmal? Mrs. Barron. Mrs. Barron? Da wisst ihr noch, diese durchgeknallte Frau des Ranchbesitzers? Ja, ja, werde ich nie vergessen. Weißt du noch? Ja, sie war eine Anhängerin von diesem Wladimir... Contreras. Genau. Der das Buch Sie sind an unserer Seite geschrieben hat. Wladimir Contreras war kürzlich in Rocky Beach. Nein. Er hatte eine Lesung in der Staatsbibliothek. Was? In der Zeitung war ein kurzer Artikel über ihn mit einem Bild. Die gute Mrs. Barron war bestimmt auch bei der Lesung. Vielleicht sollten wir ihr mal den Tipp geben, dass sie im Internet eine Menge Gleichgesinnter findet. Ja, eine Menge gleichgesinnter Verrückte, wenn du mich fragst. Hier behauptet jemand, Nacht für Nacht mit ein paar Aliens quer durchs All zu fliegen. Sag mal, gibt es auch noch normale Leute, die sich mit solchen Dingen beschäftigen? Oder kann man von vornherein alle als durchgedrehte Spinne abstempeln? Ich meine, spinnen wir denn auch, nur weil wir etwas gesehen haben, das wir uns nicht erklären können? Das ist eine gute Frage. Ja, sehr gut. Wir könnten hier in der Kommentarecke die Nachricht hinterlassen, dass wir in der letzten und vorletzten Nacht in den Santa Monica Mountains eine hellblau leuchtende Scheibe am Himmel gesehen haben. Nur, was würdet ihr glauben, wenn ihr hier so etwas lesen würdet? Naja, wir haben ein Problem. Wir haben etwas gesehen, das wir aber nicht glauben würden, wenn jemand uns davon erzählt hätte. Ich bin jedenfalls nicht dazu bereit, diesen ganzen Mist, der hier steht, zu glauben. Vielleicht ist das Internet die falsche Adresse für uns. Das ist keine seriöse Informationsquelle, sondern... Moment, ich lese nur noch hier die letzten... Was ist denn das hier? Was denn? Na, das da. Die letzte eingegebene Nachricht war von einer gewissen Cosma. Wer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag in den Bergen nördlich von Rocky Beach etwas Ungewöhnliches gesehen? Na bitte, wer sagt's denn? Fragezeichen hatten auf die mysteriöse Nachricht per Computer geantwortet und der Absenderin Cosma ein Treffen vorgeschlagen, da sie die Angelegenheit nicht über den Bildschirm diskutieren wollten. Noch am selben Abend hatte Cosma geantwortet und einen Treffpunkt für den nächsten Nachmittag vorgeschlagen. Die Eisdiele an der Küste von Santa Monica. Wir sind 5 Minuten zu früh hier. Das habe ich ja gleich gesagt. Aber du musstest ja wie ein Irrer in die Pedale treten. Nur um dich zu ärgern, Just, das weißt du doch. Naja, ja, vielleicht ist Cosma ja schon hier. Ja, zu dumm, dass wir gar nicht wissen, wie sie aussieht. Mhm. Ich bin gespannt, ob wir wirklich etwas Interessantes erfahren werden. Ich auch. Das bin ich auch. Cosma? Ganz genau. Ich bin Justus Jonas. Und das sind meine Freunde Peter Shaw und Bob Andrews. Hallo. Tag. Setz dich doch zu uns. Also, was ist das für eine Geschichte, die ihr mir nicht per E-Mail erzählen wolltet? Wie wäre es, wenn du uns erst erzählst, was deine Frage im Internet zu bedeuten hat? Ich meine, vielleicht reden wir ja aneinander vorbei. Also schön. Wir können natürlich um den heißen Brei herumreden. Doch damit wäre niemandem gedient. Da meine Frage in einer Homepage auftaucht, in der sich alles um ungewöhnliche Phänomene dreht, dürfte klar sein, worum es geht. Nun ja. In den letzten beiden Nächten ist ein UFO über den Santa Monica Mountains gesichtet worden. Und ich möchte herausfinden, ob es sonst noch jemand gesehen hat. Was genau hast du denn gesehen? Ja, ich gar nichts. Jemand, der anonym bleiben möchte, ist über das Internet an mich herangetreten. Ich bin in Los Angeles eine Art Institution. Aha. Wenn ihr etwas über UFOs und Außerirdische wissen wollt, fragt Cosma. Aha. Ja. Seit ich vernetzt bin, wenden sich unheimlich viele Leute an mich, die UFOs gesehen haben wollen. Meistens sind es irgendwelche Spinner. Doch es gibt auch Fälle, bei denen es sich lohnt, ihnen nachzugehen. Und um einen solchen Fall handelt es sich hier. So, und jetzt seid ihr an der Reihe. Tja. Na? Justus. Bitte. Wir sahen gestern Nacht eine leuchtende Scheibe am Himmel. Das ist eigentlich schon alles. Wir hatten gehofft, du könntest uns mehr erzählen. Was? Das soll die ganze Geschichte sein? Ja. Oh. Um mir diesen einen Satz zu sagen, musstet ihr euch unbedingt persönlich mit mir treffen. Wieso? Was habt ihr wirklich gesehen? Ja. Na? Justus zögerte. Doch dann berichtete er Cosma in aller Ausführlichkeit, was in den letzten beiden Nächten geschehen war. Das ist ja unglaublich. Ja. Und ihr habt das UFO tatsächlich fotografiert? Mhm. Ja. Habt ihr die Bilder dabei? Ja, Bob. Hier. Sieh sie dir an. Oh, danke. Hm. Naja. Viel ist ja nicht darauf zu erkennen. Hm. Leider. Aber eure Geschichte ist auch ohne fotografisches Beweismaterial genug. Und das Wichtigste, sie deckt sich mit dem anderen Erlebnis, das mir bekannt ist. Interessant. Tja, der Mensch, der mich kontaktiert hat, sah das UFO einmal in der vorletzten Nacht. Mhm. Er wohnt in der Nähe des Orangenhains und beobachtete ein hellblaues Licht, das in der Luft schwebte und sich im Zickzack bewegte. Ja. Er hat Angst, für verrückt erklärt zu werden. Nur diesen schwarzen Mann, dem ihr begegnet seid. Ja? Von dem hat er mir nichts berichtet. War er wirklich ganz in Schwarz gekleidet? Kann es nicht auch ein dunkelblauer Mantel gewesen sein? Möglich, ja, aber was spielt das für eine Rolle? Es spielt eine Rolle, glaub mir. Ja? Wenn der Mann mit der Waffe wirklich ganz in Schwarz gekleidet war, dann wird es gefährlich. Was? Viel gefährlicher, als ihr überhaupt ahnen könnt. Wieso? Was hat es denn mit der schwarzen Kleidung auf sich? Es gibt viele Gerüchte über die Männer in Schwarz. Niemand weiß, wer sie sind und woher sie kommen. Aber Tatsache ist, sie tauchen auf, wenn irgendwo in Amerika ein unbekanntes Flugobjekt gesichtet wurde. Oder jemand behauptet, Kontakt zu Außerirdischen gehabt zu haben. Auf mysteriöse Weise wissen sie, wo das geschehen ist. Sie kommen aus dem Nichts und verschwinden wieder im Nichts. Ja, und was tun sie? Sie bedrohen die Menschen, die Kontakt mit dem Unbekannten hatten. Die Leute werden gezwungen, über den Vorfall zu schweigen. Aber... Und wenn es Beweismaterial gibt, Fotos oder Videobänder, ja? Wird's vernichtet. So was? Und manchmal... Tja, manchmal verschwinden die Zeugen einfach und tauchen nie wieder auf. Die Männer in Schwarz setzen alles daran, dass nichts von dem, was geschehen ist, an die Öffentlichkeit kommt. Trotzdem ist ihm das in einigen Fällen nicht gelungen. Sonst wüsste ja niemand, dass es die Männer in Schwarz überhaupt gibt. Ja, es gibt hin und wieder Menschen, die berichten von Besuchen der Männer in Schwarz, kurz nachdem sie eine Begegnung der ersten, zweiten oder dritten Art hatten. Was für eine Begegnung? Ach so, das könnt ihr ja nicht wissen. Also, eine Begegnung der ersten Art ist die Sichtung eines UFOs. Eine Begegnung der zweiten Art die Landung. Aha. Und die dritte Art schließlich bedeutet Kontakt mit einer außerirdischen Lebensform. So. Ja. Die Männer in Schwarz wissen davon. Und eins ist sicher. Wenn auch niemand weiß, wer diese Männer sind, was genau sie vorhaben und woher sie kommen, fest steht, es gibt sie. Ach, unheimlich. Ja, wer sind denn diese Männer? Ich kann mir gut vorstellen, dass sie im Auftrag des amerikanischen Geheimdienstes arbeiten. Na ja. Ja, immerhin gibt es mehrere Hinweise darauf, dass die Regierung UFO-Vorfälle vertuscht. Und die Leute an der Spitze mehr wissen, als wir alle ahnen. Cosma, woher weißt du eigentlich all diese Dinge? Ich bin wohl das, was man eine Ufologin nennt. Aha. Ja, ich beschäftige mich schon seit Jahren mit dem Thema. Ich habe inzwischen tonnenweise Material gesammelt über UFO-Sichtungen und andere mysteriöse Vorfälle. Donnerwetter, machst du das beruflich? Nein. Eigentlich bin ich ganz bodenständig. Ich arbeite in einem Verlag. Ach so. Ja. Die UFO-Geschichten sind mein Hobby. Leider stellen sich die meisten Vorfälle, von denen ich höre oder lese, schnell als Täuschung oder sogar Fälschung heraus. Aber dieser Fall scheint wirklich brisant zu sein. Ja. Cosma, auch wir hatten tatsächlich schon hin und wieder mit vermeintlich übernatürlichen Dingen zu tun. Aha. Darf ich dir mal unsere Karte geben? Ja, danke. Drei Detektive, genau. Drei Fragezeichen. Mhm. Wir übernehmen jeden Fall. Mhm. Erster Detektiv Justus Jonas, genau. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Ja. Mhm. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Meine Wenigkeit. Detektive. Ja. Daher also euer professionelles Vorgehen am Anfang unseres Gesprächs. Na ja. Ja und? Was werdet ihr jetzt unternehmen? Das müssen wir erst besprechen. Was ihr auch vorhabt. Nehmt euch bloß in Acht. Wenn wirklich die Männer in Schwarz in die Sache verwickelt sind, geht es hier um weit mehr als um eine fliegende Untertasse. Danke für die Warnung. Und was wirst du jetzt unternehmen, Cosma? Ich werde weiterhin die Augen und Ohren offen halten. Ich bleibe auf jeden Fall am Ball und melde mich bei euch, sobald ich etwas erfahre. Schön. Oh Mann, Es ist schon spät, ich muss los. Wie können wir dich erreichen? Übers Internet. Bis dann. Ja, wiedersehen. Bis dann. Mach's gut. Ja, dieser Aufbruch, der war jetzt aber gerade sehr plötzlich. Ja, das war ja ein Ding. Und bevor du nun anfängst, auf mich einzureden, Just, ich sage dir, ihr könnt gern weiter ermitteln, aber ohne mich. Ich habe keineswegs vor, auf dich einzureden. Mich wundert nur, dass du derjenige warst, der mich gestern zum Orangenhain geschleift hat, um mich davon zu überzeugen, dass dort ein Raumschiff gelandet ist. Und plötzlich willst du nichts mehr damit zu tun haben. Mir sind diese schwarzen Männer unheimlich. Außerdem wundert mich etwas. Gestern warst du noch der große UFO-Skeptiker und plötzlich scheinst du davon überzeugt zu sein, dass außerirdische und finstere Agenten in den Bergen Versteck spielen. Seit wann glaubst du an UFOs? Ich denke nur logisch, Peter. Ich selbst habe gestern ein unbekanntes Flugobjekt gesehen, also haben wir es mit einem UFO zu tun. Ob das nun ein außerirdisches Raumschiff war, ist nicht geklärt, aber halt dir mal vor Augen, dass es in unserer Milchstraße etwa 100 Milliarden Sterne gibt. 100 Milliarden! Vermutlich kreisen um eine ganze Menge dieser Sterne auch Planeten. Da wäre es doch sehr arrogant anzunehmen, dass wir die einzigen intelligenten Lebewesen im Universum sind. Ich bin davon überzeugt, dass auf fremden Planeten Leben existiert. Ja, aber wie sollen die Außerirdischen hierher kommen? Die Entfernungen im Weltall, die sind riesig. Ja. Ich meine, man würde Jahrtausende brauchen. Es sei denn, man reist mit Überlichtgeschwindigkeit. Doch das würde allen physikalischen Gesetzen widersprechen. Warum sollte die Lichtgeschwindigkeit eine unüberwindbare Hürde sein? Früher glaubte man, die Schwerkraft niemals überwinden zu können. Als dann die ersten Flugzeuge durch die Luft segelten, hieß es, die Schallgeschwindigkeit könnte nie überschritten werden. Aber auch das haben wir inzwischen geschafft. Der erste Detektiv sah versonnen aufs Meer hinaus. Die Sonne war inzwischen untergegangen und der erste Stern leuchtete am Himmel auf. Als Justus genauer hinsah, bemerkte er, dass es kein Stern, sondern der Komet war. Ich weiß nicht, ob wir wirklich ein außerirdisches Raumschiff gesehen haben, Kollegen. Doch irgendetwas ist da draußen. Und ich werde nicht eher Ruhe geben, bis ich weiß, was es ist. Justus und Bob saßen am nächsten Nachmittag bereits in der Zentrale, als Peter eintraf. In der Hand hielt er ein kleines Päckchen. Kollegen, dieses Päckchen ist gerade mit der Nachmittagspost gekommen. Es ist irgendetwas Rechteckiges, Hartes drin. Fühlt sich beinahe an wie ein Buch. Lass mal sehen. Aha. Adressiert an die drei Fragezeichen. Ohne Absender. Na, mach mal auf, Justus. Ich bin aber gespannt. Eine Videokassette. Aha. Ist sonst noch was drin? Nein, nichts. Und das Band ist nicht beschriftet. Von wem mag das kommen? Es gibt wohl nur einen Weg, das herauszufinden. Bob, schieb das Ding mal in den Videorekorder. Kein Problem. Wo ist die Fernbedienung? Ist da. Jetzt kommt was. Nur Schnee. Da, jetzt kommt was. Scheinbar ohne Ton. Ein Wald. Bei Nacht. Die Orangenplantage. Und das UFO. Ja. Da! Jetzt schwenkt die Kamera auf das Haus des Plantagenbesitzers. Aber was ist denn das? Zwei Gestalten. Jetzt werden sie herangezoomt. Das gibt's doch nicht. Die kahlen Köpfe. Diese dünnen Arme und Beine. Seht euch die Gesichter an. Diese Augen, schwarz und glänzend, beinahe wie Insekten sieht das aus. Ja. Huch! Jetzt ein plötzlicher Schnitt. Der Standort der Kamera hat sich verändert. Genau. Da sind wieder die kleinen Wesen. Sie starren direkt in die Kamera, gehen direkt drauf zu. Und jetzt? Ende. Der Film ist durch. Das waren Außerirdische. Sah ganz danach aus. Das waren Außerirdische. Sie waren tatsächlich dort auf dieser verdammten Plantage. Sie sind dort gelandet. Ich fasse es nicht. Das waren Außerirdische. Wir haben es alle gehört, Peter. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen dieses Band irgendjemandem zeigen. Jemanden, der was damit anfangen kann. Wir müssen kann. Diese Kassette vernichten. Ja. Wenn die Männer in Schwarz herausfinden, dass wir im Besitz des Videobandes sind, auf dem außerirdische Wesen zu sehen sind, dann bringen sie uns vielleicht um. Wir sind Zeugen. Erinnert ihr euch nicht, was Cosma gesagt hat? Manchmal verschwinden die Zeugen einfach. Du vergisst doch ausnahmsweise mal die Männer in Schwarz, Peter. Sag mal, weißt du, was wir da gerade gesehen haben? Überleg mal, was das bedeutet. Das ist revolutionär. Das verändert die ganze Welt, ja, was wir gerade gesehen haben. Davon habe ich leider nichts mehr, wenn ich tot bin. Ach, mir gefällt das alles nicht. Irgendetwas stimmt da nicht. Hört euch Justus Jonas an. Irgendetwas stimmt da nicht. Also, wenn du mich fragst, stimmt da eine ganze Menge nicht. Gar nichts stimmt mehr. Ein UFO landet im Tal ganz in der Nähe von Rocky Beach und Aliens laufen über eine nächtliche Wiese. Und alles, was Justus dazu einfällt, ist, da stimmt etwas nicht. Das meine ich nicht. Ich denke nur, dieses Video beweist noch längst nicht, dass dort tatsächlich Außerirdische waren. Wie bitte? Du hast sie doch gerade eben gesehen. Sieh dir mal einen Science-Fiction-Film an. Ach. Dort laufen haufenweise Aliens herum und sie sind auch nicht echt. Du meinst, das Video ist gefälscht? Fahr das Band nochmal zurück, Bob. Gut. Warte. So. Nee. Ich gebe zu, es sieht nicht so aus. Es sieht nicht so aus. Ja. Es sieht sogar sehr echt aus. Ja. Wer schickt uns so etwas? Und warum? Es muss doch einen Grund dafür geben. Damit steht jedenfalls fest, dass jemand von unseren Beobachtungen weiß. Und das gefällt mir gar nicht. Jemand weiß, was wir gesehen haben und wer wir sind. Und das kann uns in große Gefahr bringen. Wenn die Männer in... Nun hör schon auf mit deiner Panikmache. Ich kann gar nicht in Ruhe nachdenken. Panikmache? Ich scheine der Einzige zu sein, der noch klar denken kann. Wir legen uns hier mit Dingen an, denen wir nicht gewachsen sind. Mein Vorschlag... Wir vergessen schleunigst alles, was wir gesehen haben, vernichten dieses Video und tun so, als wäre nichts gewesen. Da kann uns niemand etwas anhaben. Wir sollen dieses Rätsel ungelöst lassen? Ja. Sollen sich doch andere drum kümmern. Cosma zum Beispiel. Na schön. Dann müssen wir ihr das Videoband aber wenigstens zeigen. Vielleicht kann sie etwas Licht in die Sache bringen. Möglicherweise stammt das Band auch von ihrem Informanten. Los, wir schicken ihr gleich mal eine E-Mail und vereinbaren ein Treffen. Am besten morgen hier in der Zentrale. Ich bin gespannt, was sie dazu zu sagen hat. Als Bob und Peter am nächsten Mittag nach der Schule in der Zentrale eintrafen, sahen die zwei Detektive auf den ersten Blick, dass etwas nicht stimmte. Justus machte ein äußerst betroffenes Gesicht. Hi, Justus. Hallo. Sag mal, was ist denn mit dir los? Kollegen, in die Zentrale ist eingebrochen worden. Was? Jemand hat vermutlich mit einem Bolzenschneider das schwere Schloss geknackt. Die Videokassette ist weg. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt sind uns die Männer in Schwarz auf den Fersen. Sie wissen von uns und der Zentrale. Vermutlich beobachten sie uns schon seit Tagen. Aber auf mich hört ja keiner. Das wird ja immer verworrener. Und in ein paar Minuten kommt Cosma und das wichtigste Beweisstück ist weg. Ja, was sollen wir ihr denn erzählen? Sie wird uns auch so glauben. Was soll ich glauben? Ah. Hallo. Hallo. Cosma. Komm rein. Hallo. Alle Achtung. Es ist ja ein richtiges Büro hier. Ja. Ja. Ihr meint das wirklich ernst mit eurem Detektivunternehmen, was? Ja, natürlich. Also ihr drei, dann zeigt doch mal das Band, von dem ihr mir in der E-Mail berichtet habt. Das ist leider nicht mehr möglich. Wie? Während unserer Abwesenheit hat hier jemand eingebrochen und die Videokassette gestohlen. Ach, das kann doch nicht angehen. Doch, leider ja. Und ihr habt nichts gemerkt? Niemanden gesehen oder... Viel interessanter finde ich die Frage, wer uns das Video geschickt haben könnte. Cosma, ist es möglich, dass die gleiche Person, die dir von dem UFO erzählt hat, das Video aufnahm? Ich meine, das ergebe einen Sinn. Vielleicht sind die Männer in Schwarz hier auf der Spur und sie hat uns das Video geschickt... damit es bei ihr nicht gefunden wird. Nein. Nein, das wüsste ich. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass nun dieses Band aufgetaucht ist, kann ich euch vielleicht sagen, wer mein Informant ist. Ja. Ja. Oder besser gesagt, meine Informantin. Aha. Nun? Ihr Name ist Carol Carpenter. die Tochter von Roger Carpenter. Das sagt uns gar nichts, oder? Roger Carpenter ist der Besitzer der Orangenplantage. Aha. Das ändert allerdings einiges. Ja. Sie hat das UFO gesehen? Hat Ihr Vater etwas mit der Angelegenheit zu tun? Also, es ist so. Ich kenne Carol schon seit einigen Jahren. Sie weiß, dass ich mich für UFO-Forschung interessiere. Vor einigen Tagen rief sie mich an und erzählte mir, sie sei bei ihrem Vater zu Besuch gewesen und habe vom Haus aus eine seltsame leuchtende Scheibe über den Bäumen gesehen. Aha. Ihr Vater war zu dem Zeitpunkt nicht da. Doch als er zurückkam, sprach sie ihn darauf an. Er wich ihr aus und benahm sich sehr merkwürdig. So, als wüsste er von der fliegenden Untertasse, wollte aber nichts sagen. Daraufhin wandte sie sich an mich und bat mich herauszufinden, ob noch jemand anderes das Objekt gesehen hatte. Sie selbst aber wollte anonym bleiben. Ja. Gott, sie hat Angst, als Spinnerin hingestellt zu werden. Das Video ist also nicht von ihr. Ich möchte zu gern wissen, mit wem wir es dann zu tun haben und wer auf welcher Seite steht. Ich habe folgende Theorie. Mhm. Roger Carpenter, der Besitzer der Orangenplantage, sieht eines Nachts ein UFO über seinem Grundstück schweben. Er bekommt es mit der Angst zu tun, will vielleicht die Presse oder Polizei informieren, doch plötzlich tauchen die Männer in Schwarz bei ihm auf und setzen ihn unter Druck. Wenn er das Geheimnis preisgibt, bringen sie ihn um. Also hält Carpenter den Mund. Genau. Dann tauchen wir plötzlich auf und entdecken den Kreis. Er verjagt uns, da er Angst hat, wir könnten zu viel herausfinden. Das ist auch der Grund für das merkwürdige Verhalten gegenüber seiner Tochter, die das unbekannte Flugobjekt ebenfalls gesehen hat. Ja. Wir beobachten das UFO ein zweites Mal und werden erneut verjagt, diesmal von dem Mann in Schwarz persönlich. Dann taucht ein geheimnisvolles Videoband auf, das die Außerirdischen zeigt. Doch dieser Beweis wird uns nicht einmal 24 Stunden später abgenommen. Tja. Wer hat uns das Videoband geschickt? Vielleicht war es Roger Carpenter. Er hat den Druck nicht mehr ausgehalten und auf diesem Wege versucht, zu jemandem Kontakt aufzunehmen, um ihm Beweise zuzuspielen. Ein verzweifelter Hilferuf sozusagen. Er hat das Band aufgenommen und weiß, dass wir wenigstens einmal das UFO gesehen haben. Ja. Er wendet sich an uns. Die Adresse hat er durch Peters verlorene Brieftasche, in der unter anderem unsere Visitenkarten stecken. Naja, die andere Möglichkeit ist, dass wir es hier mit jemandem zu tun haben, der in diesem Verwirrspiel noch gar nicht aufgetreten ist. Dem großen Unbekannten sozusagen. Wir sollten mit dieser Geschichte an die Öffentlichkeit gehen. Aber erst, wenn wir handfeste Beweise haben. Aber die Beweise fehlen uns leider seit der letzten Nacht. Also müssen wir dafür sorgen, dass wir neue bekommen. Was meinst du damit? Na, das ist doch klar. Wir müssen noch einmal zur Plantage. Zur Plantage? Du spinnst wohl. Wir müssen zu Mr. Carpenter und ihn zur Rede stellen. Er weiß irgendwas, das ist absolut klar. Er hat nur Angst, mit der Wahrheit herauszurücken. Wir müssen ihn davon überzeugen, dass wir ihm helfen wollen. Cosma, kannst du seiner Tochter Bescheid geben? Sie könnte von ihren Beobachtungen berichten. Gemeinsam müssen wir ihn dazu bringen, auszupacken. Das ist kein Problem. Carol wird zwar entsetzt sein, weil ich ihr Geheimnis verraten habe, aber ich werde ihr schon klar machen, dass ihr keine Gefahr darstellt. Ganz im Gegenteil. Schön. Ich bin dafür, gleich morgen Nachmittag nach der Schule Mr. Carpenter einen Besuch abzustatten. Oh, das geht leider nicht. Warum? Carol muss arbeiten. Sie wird erst abends Zeit haben. Bitte, dann eben morgen Abend. Du kommst doch mit, Cosma. Ja, ich muss gestehen, dass mir etwas mulmig zumute ist. Aber ich will unbedingt wissen, was hinter der Sache steckt. Okay, ich komme mit. Gut. Es dämmerte bereits, als die drei Detektive und Cosma am nächsten Abend die Plantage von Roger Carpenter erreichten. Seine Tochter Carol war nicht dabei, da sie aus beruflichen Gründen eine Nachtschicht übernehmen musste. Als die vier in Peters MG vor dem Anwesen hielten, wurde die Haustür aufgerissen und heraus trat Mr. Carpenter. Wieder hielt er ein Gewehr in den Händen. Wollt ihr schon wieder? Verschwindet oder ich rufe die Polizei! Guten Abend, Mr. Carpenter. Ich bin eine Freundin Ihrer Tochter Carol. Na und? Wir möchten mit Ihnen sprechen. Was hat das alles zu bedeuten? Sie werden es nicht bereuen, mit uns gesprochen zu haben. Ich werde die Polizei verständigen! Das werden die Männer in Schwarz aber gar nicht gerne sehen. Wie bitte? Wir wissen über alles Bescheid. Dürfen wir nun mit Ihnen reden? Wenn das so ist, dann kommt rein. Aber schnell. Setzen wir uns da an den Tisch. Schön, haben Sie es hier. Sammeln Sie diese ganzen Modellflugzeuge? Kommt zur Sache. Wir haben das unbekannte Flugobjekt gesehen, als es über Ihrem Tal schwebte. Zweimal. Aber das ist nicht alles. Wir haben Hinweise darauf, dass hier in letzter Zeit noch weitaus merkwürdigere Dinge geschehen sind. Was soll das? Was redet ihr da für einen Unsinn? Ihre Tochter hat es auch gesehen, als sie letzte Woche bei Ihnen war. Daraufhin wandte sie sich an mich und... Oh! Ah! Was ist da draußen? Seht doch! Am Fenster! Das Licht! Das UFO! Es landet! Sie kommen! Ihr müsst verschwinden! Sofort! Wohin denn? Der schwarze Mann! Weg hier! Hände hoch! Ihr hättet euch niemals einmischen dürfen. Was soll das? Was wollt ihr denn? Setzen! So, so. Ihr wisst also über alles Bescheid. Nicht ganz. Wir wissen zum Beispiel nicht, wer Sie sind. Das ist nicht wichtig. Ich meine nicht Sie persönlich. Das ist tatsächlich nicht wichtig. Ich meine Sie und Ihre Leute. Die Männer in Schwarz. Arbeiten Sie für die Regierung? Die Regierung hätte gerne, dass wir für sie arbeiten. Sowohl das FBI als auch die streng geheime Abteilung für UFO-Forschung der NASA. Doch niemand von Ihnen weiß, wer wir wirklich sind. Nämlich wer? Wir stehen seit Jahrzehnten mit den Außerirdischen in Kontakt. Und wir sind die Einzigen, die mit ihnen kommunizieren können. Aha. Warum erzählen Sie uns das alles? Was haben Sie mit uns vor? Es geht nicht darum, was ich mit euch mache, sondern was Sie mit euch machen. Sie beobachten uns. Meistens studieren sie uns aus der Ferne. Manchmal kommen sie auch auf die Erde, um uns aus der Nähe zu sehen. Doch zu oft wurden sie selbst beobachtet. Ja. Hätten wir ihnen nicht geholfen, die Beweise für ihre Besuche verschwinden zu lassen, gäbe es nirgendwo auf der Welt mehr Zweifel an ihrer Existenz. Was soll das alles? Warum helfen Sie denen? Weil sie die Retter der Menschheit sind. Mit unserem Planeten geht es bergab, unaufhaltsam. Bald werden wir nicht mehr auf unserer zerstörten Erde überleben können. Die Fremden helfen uns. Unser gemeinsames Ziel ist es, außerirdisch-menschliche Hybriden zu züchten, die uns nicht nur körperlich, sondern auch intellektuell weit überlegen sein werden. Hybriden? Mischlinge. Kreuzungen zwischen Außerirdischen und Menschen. Sie wollen also genetisch veränderte Aliens auf der Erde ansiedeln? Ganz recht! Und das Videoband aus unserer Zentrale haben Sie auch an sich genommen, richtig? Schlau erkannt. Ah, ich vermute, damit es von der Polizei und Presse nicht sofort als Fälschung aufgedeckt wird. Richtig. Mr. Carpenter, Sie hätten uns die Videokassette niemals zuschicken dürfen. Sie haben uns eine wirklich filmreife UFO-Story geliefert. Alles passte zusammen. Zu Anfang jedenfalls. Bis zur spektakulären UFO-Landung hier direkt vor Ihrem Fenster. Ich vermute, dass Sie uns mit ein paar Scheinwerfern, einer Nebelmaschine und einer Stereoanlage weismachen wollen, dass da draußen ein UFO gelandet ist. An die Männer in Schwarz hätte ich ja noch geglaubt, aber Verschwörungen gegen die Regierung der Vereinigten Staaten und Mischlingszüchtungen, das ist ein wenig zu dick aufgetragen. Sie wollten, dass wir mit der Geschichte an die Öffentlichkeit gehen, nicht wahr? Das war der Plan. Aber warum? Wo ist das Motiv? Das ist ja unglaublich. Stimmen diese Vorwürfe, Mr. Carpenter? Stecken Sie hinter der ganzen Sache? Keine Spielchen, Cosma. Wenn die Jungs uns durchschaut haben, sollst du nicht davonkommen. Ich weiß nicht, wovon dieser alte Kerl redet. Doch, das weißt du. Du brauchst nicht mehr die Überraschte zu spielen, Cosma. Du steckst mit Carpenter unter einer Decke. Das ist die einzig logische Erklärung. Ach, Justus, warum? Du warst diejenige, die uns mit den nötigen Informationen versorgt hat, um uns bei der Stange zu halten. Immer wenn wir nicht weiterkamen, warst du zur Stelle, um uns einen neuen Happen vorzuwerfen. Ich verstehe immer nur Bahnhof. Also das geht mir nicht anders, Zweiter. Ich verstehe kein einziges Wort. Cosmas Geschichte mit den schwarzen Männern war ebenfalls äußerst an den Haaren herbeigezogen. Ich denke mal... Dass es Zeit für eine Demaskierung ist? Dann will ich mal die Sonnenbrille abnehmen. Mein Name ist... Wladimir Contreras. Was? Der Autor des Buches Sie sind an unserer Seite. Sie sind der Mann, der die vielen Bücher über Außerirdische und UFOs geschrieben hat. Ich habe erst vor kurzem Ihr Bild in der Zeitung gesehen. Sie hatten eine Lesung in Rocky Beach. Ihr habt recht. Ich bin Wladimir Contreras. Früher habe ich mich mit Jobs über Wasser gehalten. Viel Geld hatte ich nie. Eines Tages kam ich eher aus Spaß auf die Idee, ein Buch über außerirdische Besucher zu schreiben. Also. Ich bastelte mir die absurdesten Theorien zusammen und das Buch wurde zum absoluten Bestseller. Ich schrieb ein Buch nach dem anderen. Heute boomt Übernatürliches wie selten zuvor. Alles ist voll mit Aliens und UFOs. Ja, ja. Selbst vor Kinderbüchern wird nicht Halt gemacht. Das machte es für mich leider immer schwieriger, meine Bücher zu verkaufen. Das letzte, das von mir erschienen ist, war ein Flop. Mhm. So hatten Cosma, die in meinem Verlag arbeitet, und ich eine interessante Idee. Wir wollten ein Medienspektakel veranstalten, ein Buch auf den Markt bringen, das sich nicht mit bloßen Theorien beschäftigt, sondern einen tatsächlichen Fall zum Thema hat. Und Sie haben sich so viel Mühe gemacht. Wir erfanden die fliegende Untertasse, die Mr. Carpenter zum Fliegen brachte. Schließlich ist er Modellflugzeugspezialist. Ich brauche dringend Geld. Diese Plantage wirft schon seit Jahren viel zu wenig ab. Cosma fragte mich, ob ich mein Grundstück für das UFO-Spektakel zur Verfügung stellen und bei der Umsetzung mithelfen wollte. Meine Aufgabe war, ein UFO zu konstruieren. Ja, es sollte glaubwürdig aussehen und vor allem glaubwürdig fliegen. Aber das Ding war doch kein ferngesteuertes Flugzeug, oder? Es blieb doch in der Luft stehen. Dazu ist kein Flugzeug in der Lage. Aber ein Hubschrauber. Ja, ich habe ein Modell in Scheibenform gebaut, das von einem Rotor in der Luft gehalten wird. Innen brachte ich einige kleine, aber sehr helle Halogenlampen an, damit das UFO leuchtet. Aus der Ferne kann man den Rotor weder sehen noch hören. Das Modell ist zwar nur 1,5 Meter im Durchmesser groß, aber wenn man es am Himmel sieht, kann man seine Größe kaum abschätzen. Tja, und als ihr am ersten Tag hier auftauchtet, wurde uns klar, dass ihr uns beobachtet hattet. So. Das war aber zu früh. Wir befanden uns noch in der Testphase. Deshalb habe ich euch mit dem Gewehr verjagt. Ja, und auf uns geschossen. Das war ich. Aber mit Platzpatronen. Naja, nachdem ich deine Brieftasche gefunden hatte, war es ein Kinderspiel, euch dieses gefälschte Video zukommen zu lassen. Und was ist mit Ihrer Tochter Carol? Ich habe gar keine Tochter. Wir haben Carol Carpenter nur erfunden. Ihr solltet glauben, dass es einen weiteren Zeugen gibt. Ganz einfache Tricks. Ja. Und wir fallen darauf herein. Ja. Stimmt. Es gab noch etwas, worauf ihr hereingefallen seid. Und dabei hatten wir das gar nicht beabsichtigt. Der Kreis im Garten. Er stammt nicht von dem UFO. Das war die Holzabdeckung eines Brunnens, mit dem man die Plantage bewässert. Ja. Das Holz lag auf dem Rasen und hat ihn platt gedrückt. Weil tagelang keine Sonne auf die Stelle fiel, war das Gras danach verfärbt. Wir wollen die ganze Welt zum Narren halten und ein Riesengeschäft mit der ganzen UFO-Story aufziehen. Wollt ihr nicht bei der Sache mitspielen, anstatt uns zu verpfeifen? Wir würden euch finanziell beteiligen. Niemals! Ja, aber warum denn nicht? Es ist doch kein Verbrechen. Wir geben den Leuten nur das, was sie haben wollen. Den Glauben an das Unbekannte. Für mich ist es ein Verbrechen. Die Gutgläubigkeit der Menschen auszunutzen, das ist Betrug. Und da machen wir nicht mit. Bis jetzt haben sie sich nicht zu Schulden kommen lassen, daher können wir nichts gegen sie unternehmen. Aber sollten sie versuchen, ihre UFO-Story fortzusetzen, denken sie immer daran, wir werden sie ganz einfach auffliegen lassen. Irgendwie ist es ja schade, dass alles nur ein Trick war. Schade? Also ich bin heilfroh, dass wir es nicht wirklich mit den Männern in Schwarz zu tun hatten und wir auch keine echten Aliens gesehen haben. Ja, aber das wäre doch spannend gewesen. Jetzt wissen wir immer noch nicht, ob es da draußen irgendwo intelligente Wesen gibt. Was nicht ist, kann ja noch werden. Die drei Fragezeichen. Jetzt ist Jonas, Peter Schoen und Ben Blues. Jetzt ist Jonas, Peter Schoen und Ben Blues. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen.